Einen wunderschönen guten Abend zu Schnickschnack. Heute am 1. November 2013. Es ist dunkel und kalt. Herr Weber befindet sich neben mir in der Schnickschnack-Aufwärmphase. Schnack! Schnick! Schnack! Schnick! Schnack! Mit Doppel-G! Schnick! Schnack! Mit zweimal Doppel-G! Schnick! Schnack! Schnick! Schnack! Ja, macht euch mal weiter keine Gedanken. Andreas Weber, geht's gut? Ja, ich bin nur ein bisschen aus der Puste. Schnick! Schnack! Oh meine Güte. Ja, Chris, ich hoffe, dir geht's auch gut, ne? Mir geht's überragend. Also, sensationell. Gute Stimmung, wie immer, hier bei uns bei Schnickschnack. Ja. Andreas, gestern war ja Halloween. Ja. Ja? Haben es denn die Kinder zu dir in den dritten Stock geschafft und haben dann an die Tür geklopft und gesagt, Süßes oder Saures? Ja, naja. Also, ja, naja, also traditionell ist es ja zum einen so, dass die Kinder nicht bis zum dritten Stock hochkommen. Das liegt an verschiedenen Vorkehrungen, die ich getroffen habe. Weil sie zu dick sind oder was? Oder? Nee, das hat damit zu tun, wie ich mein Haus abgesichert habe. Ich meine, diese Geister heutzutage, die haben ja auch immer geschicktere Einbruchsmethoden und da muss man schon so gewisse Sachen einbauen. Und Hast du gewisse Sachen gegen die Geister eingebaut oder was? Ja, ja, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Naja, also das geht los mit Lichtschranke, über Spiegelkabinette, die da vor der Haustür aufgebaut werden, wo sich dann vermeintliche Geister verlaufen können und elendig verhungern. Oder Zombies, weißt du, so, da gibt es ja auch verschiedene. Oder Knoblauch habe ich aufgehängt. Ich habe mir beim Edeka so einen halben Kilo Sack Knoblauch gekauft. Wir machen keine Werbung, du hättest es ja bei Netto oder irgendwo kaufen können. Ich hätte es natürlich auch bei Netto. Oder beim Aldi. Aber man weiß doch, dass der Edeka-Knoblauch besonders gut gegen Vampire schützt. War es Bio-Knoblauch oder? Ja, ja, das geht nicht anders. Ja. Weihwasser den normalen Knoblauch, Ich habe um die Ecke ist eine Kirche, habe ich Weihwasser geholt in so 5 Liter Eimern, die gab es da im Sonderangebot, Weihwasser irgendwie so 50 Cent. Da hat der Pfarrer einfach einmal drüber mit so einer Bürsten drüber kauen und hat dann gesagt, jetzt ist das Weihwasser und das hat sehr gut geholfen. Okay. Und ja. Du bist völlig unverletzt aus. Ich bin völlig unverletzt, Halloween aber rauskommen. Natürlich bin ich traditionell bei Halloween auch außer Haus, ne? Das ist ganz klar, weil die Gelegenheit macht Diebe. Und ich habe mir gedacht, ja, probierst halt auch mal dein Glück als Geist. Und dann habe ich halt... Aber warst du gestern unterwegs praktisch als Geist? Naja, ich bin ja ein Geist. Ja, warst du auf Halloween-Party? Ja, also gestern? Ich bin gegangen als Geistesmensch, als hochgradiger, als Geistwesen. Also du hast ja praktisch euer Tischdecken drüber? Nein, oder was, oder? Nein. Ich habe mir ein paar Bücher mitgenommen und habe gesagt, ich bin halt ein Geistesmensch. Okay. Also es war sehr spaßig mit meinen Freunden aus dem Literaturkreis. Haben wir die schönsten... Du bist im Literaturkreis? Ich bin im Literaturkreis. Wirklich, ja? Ja, ja. Ohne Scheiß? Wieso ohne Scheiß? Ja, also, ich erzähle doch keinen Scheiß hier. Das kannst du mir schon glauben. Was wird denn im Literaturkreis so besprochen? Jetzt erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, das interessiert mich jetzt. Wir besprechen halt über große Literaturen von A wie Arthur Schopenhauer bis C wie George Clooney. Da ist für jeden was dabei. Kannst du dir vorstellen, wie ein illustrer Kreis von Literaturinteressierter, die sich halt über Geisteswissenschaften austauschen. Und deswegen hat es an Halloween ganz gut gepasst. Und seid ihr dann nur so oldschool, also dass ihr Bücher in der Hand habt, so richtige Bücher, oder habt ihr euren Kindle in der Hand dann? Ja, also wir haben so Bücher. Mhm. Also so Bücher mit Seiten drin. Mit Seiten drin. Ja. Ja. Aber auch so, das ist was ganz Neues, das kommt aus Amerika. Das sind so iPads, die quasi aneinander geklebt sind, sodass man sie aufklappen kann und so durchblättern kann. Ah ja, ja, das ist hochinteressant, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Das ist die Zukunft, da wird immer eine Seite angezeigt. Blöd ist bloß, dass der Akku nicht so lange hält und wenn du das dann mal zwei Tage im Regal stehen hast, ist es leer. Ja. Dann musst du jedes von den iPads, die da aneinander geklebt sind, einzeln aufladen, das ist ein bisschen unpraktisch. Und sonst musst du ein paar Seiten überspringen, ne? Ja, manchmal ist halt schwarz dann eine Seite. Aha. Aber dadurch erhöht sich auch der Lesegenuss, weil dadurch muss man sich quasi selbst rekonstruieren, was da gestanden haben könnte. Hochinteressant. Hochinteressant. Ja. Ja, Chris, aber wie hast du denn dein Halloween verbracht? Ich meine, du hast doch bestimmt auch was ganz Außergewöhnliches getrieben. Ja gut, bei uns im Dorf sind ja die Kinder da mittlerweile, muss man ja sagen, traditionell ja, unterwegs. Ja. Klopfen dich hier die Haustür und ich habe ja keine Klingel. Bei mir muss man nur klopfen. Und haben Süßes oder Saures geschrien, aber so mit Schokolade und so ist bei mir immer schlecht, weil das haue ich immer selber zusammen. Ne? Also da läuft gar nichts. Ne?

Nein, wir sind mit dem Weinparadies da, also es ist auch die mittelfränkische Boxbeutelstraße da, zu der wir gehören. Aber wir sind natürlich das Tor zum Weinparadies. Also es fängt quasi bei uns an und geht dann eben weiter nach Ippesheim, Bullenheim, Seinsheim, Hüttenheim und Nenzenheim. Und seid ihr dann auch aktiv bei der Weinlese dabei gewesen? Weil jetzt ist ja gerade Weinlese. Ja, natürlich. Wir haben ja selber auch alle Wein und da muss man klar alle mit dran helfen. Und es ist jetzt gerade, ich glaube letzten Samstag haben wir jetzt das letzte Mal gelesen. Ist auch wieder schön, wenn es rum ist, weil es ist immer doch genau viel Arbeit. Und ihr tragt nur so richtig Butten und so. Du ja nicht, oder? Nee, das ist... Du bist schmal und zierlich. Also ihr seid alle schmal und zierlich, Entschuldigung. Ja, ne. Nee, also bei uns macht es mein Bruder und ein Bekannter und ich muss halt an die Weintrauben lesen. Okay. Also dann nur ein schöner Doch. Danke. Ciao. Ciao. Schön war's auf der Consumenta. Schön war's. Wir hatten einen schönen Tag dort. Auch das könnt ihr auch mit eigenen Sinnen erfahren, wenn ihr wollt, noch bis zum 3. November. Also, auf geht's. Tipp zum Wochenende. Ganz heißer Tipp. Ganz heiß. Ja. Ja, und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir gleich weiter mit unserem... Waldeneisticke. Ja, den dürft ja der ein oder andere inzwischen schon kennen als Ikone der Nürnberger Taxifahrer. Zunft. Ja. Ist das eine Zunft? Ja, ist eine Zunft. Wir nennen es jetzt einfach mal so. Ja, und zwar, es geht diesmal um das, auch wieder das Geistliche. Das zieht sich quasi so als Faden durch unsere Sendung. Ja, und zwar geht es um den Teebatz von Elst. Hört halt einfach mal rein. Parken in zweiter Reihe ist verboten! Fahr heute U-Bahn mit Ska oder fahr Kunst! Waldeneisticke. Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1 erklärt euch die Welt. Jeden ersten Freitag im Monat. Live auf der 95,8 Radio Z. Heute Teebatz von Elst. Ja? Guten Tag. Ich würde gerne ein Taxi nehmen. Mhm. Ja, da sind Sie ja da ganz richtig, ne? Weil ich bin ja Taxifahrer, ne? Welch glückliche Fügung. Was reden denn Sie so geschwind daher? Sind Sie von den Zeugen Jehovas oder was? Nein, ich bin geistiger Würdenträger der katholischen Kirche. Mein Name ist Schörfer, Felix Schörfer. Ja, macht ja nichts, ne? Ich bin der Waldeneisticke. Wo wollen Sie denn überhaupt hin? Jetzt hocken Sie sich erst einmal rein, ne? Nehmen Sie Platz. Ich nehme Platz. Und? Ja, mein Ziel ist Rom. Das nach Rom wollen Sie? Da ja. Brauchen Sie aber einen großen Klingelbeutel, so wie in der Gleige. Nein, mein lieber Bruder, das haben Sie falsch verstanden. Da muss ich ja die Barbara noch anrufen, dass sie heute Abend nicht zum Essen haben kommt. Nein, Bruder, das verstehen Sie ganz falsch. Ich würde gerne natürlich zum Flughafen, um dort einzuchecken. Na, also gut, dann fahren wir Sie mal zum Flughafen. So, ich sitze bequem. Ja, was wollen Sie denn da in Rom? Naja, ich ersuche eine Privataudienz bei unserem Kirchenoberhaupt, dem Papst. Was, der Papst? Hat er Zeit für Sie, ja? Ich hoffe... Der muss doch so viel Fies waschen und was der Kuckuck was, also ist der doch gar keine Zeit. Naja, für mich würde er vielleicht schon ein paar Minuten entbehren können. Können Ihr Fies auch mal waschen, oder was? Nein, ich muss ein ernsthaftes Wörtchen reden zum Falle Teebatz von Elst. Ich hätte da doch einige Anmerkungen zu machen. Ja, von den habe ich was gehört, ne? Erst habe ich gemeint, das ist eine neue Teesorte, ne? Teebatz von Elst, oder wie der heißt, ne, der Frecke. Der hat ja einen Haufen Geld zum Fenster rausgeschmissen, das ist ja unglaublich. Das musst du dir mal vorstellen, für so ein Häusler 31 Millionen Euro rausgeschmissen, ne? Das ist doch nicht rausgeschmissen, das ist doch investiert. Ich meine, sehen Sie doch nur mal zurück, das ist doch unsere Tradition. Schon immer wurden die schönsten Bauwerke von uns gebaut. Wir sind quasi Bauherren, die Welt nie vergessen wird. Und es ist doch auch wichtig, dass unsere Glaubensgemeinschaft stets jemanden hat, zu dem sie hinaufblicken kann. Ja, jetzt hören Sie mal. Jetzt bloß einmal ein ganz normales Beispiel, ne? Ich wohne in Kostenhof mit meiner Frau Barbara in einer Mietswohnung, ne? Und auf jeden Fall, wenn Unvermieter, ne? Der sagt jetzt, es wird renoviert, ne? Und dann steckt der in ein Sechsfamilienhaus, ja, in ein Mehrfamilienhaus sozusagen, steckt der 31 Millionen Euro rein. Wer will denn sich da die Miete noch leisten können? Jetzt erzählen Sie mir einmal das. Ja, aber das ist doch auch das Schöne an der katholischen Kirche. Diese Entscheidung ist für Sie völlig unerheblich. Sie können ja eh nichts daran ändern. Wir bestimmen, wir bauen und Sie können sich einfach entspannt zurücklehnen und uns gehorchen. Es ist eh besser so, wenn der Laie nicht so viel mitzureden hat. Ich meine, sehen Sie, Sie haben doch gar nicht den... Das ist jetzt auch gar nicht speziell gegen Sie. Ich meine einfach, Sie haben einfach nicht so den theologischen Hintergedanken dabei und können das vielleicht gar nicht so gut abwägen, die Entscheidung. Ja, genau. Also die 31 Millionen in eine geile Hütte stopfen, ne? Und die Arme, die geben mir nichts davon, ne? Warum soll man so die Arme geben? Wieso denn? Wenn der die patzt da oder wie der heißt, ne, der Frege, wenn der sich da beheizte Klobrille kaufen kann davon, ne? Also ich, wenn ich eine beheizte Klobrille hätte, ne? Ich kann Ihnen sagen, mich bringen Sie ja gar nicht mehr runter vor dem Ding, ne? Meine Frau, die Barbara, ne, die schreit schon mal, weißt du, was machst du da so lang drin, ne? Kennst du das? Ne, ich persönlich kenne das nicht. Ich meine, ich lebe ja auch im Zölibat. Ich kenne mich mit Frauen nicht so aus. Naja, Sie werden schon eine Küche haben, oder? Mensch! Mit einem Dreirädler da vor der Straße runtergeklebst, die Sano! Hast Glück gehabt? Ja, aber Sie Tölpel, das war doch jetzt schon der dritte Radfahrer, den Sie beinahe über Haufen gefahren hätten. Passen Sie doch auf, es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Sagen Sie mal, sind Sie Pfarrer oder Statistiker oder was? Glaubst du das? Also das ist ja wohl völlig klar, ne? Dass man sich da aufricht, wenn so ein Pfarrer, ne? Oder was ist der Bischof oder was der Kuckuck was alles, ne? Wenn der da 31 Millionen zum Fenster rausschmeißt, gibt's halt die Armen. Seid ihr da schon mal draufgekommen? Nein, wenn wir den Armen das Geld geben würden, dann wären sie ja nicht mehr arm. Dann hätten wir ja gar keine Legitimation mehr. Na, was ist denn das jetzt für ein Geschmarrn? Oder wenn es die Armen nicht geben wollt, ne? Dann tut halt einmal euer Kirchengescheit beheizen. Da ist ja immer eiskalt. Da hol ich mir ja einen Tod da drinnen, ne? Oder wenn's dann auf die Knie muss, ne? Die älteren Leute, ne, die haben doch Probleme mit ihrer Knie. Da halt unten ein paar Kisseln einkaufen. So was Weiches, ne? So was Flauschiges vielleicht. Nein, Papalapap. An Ihren Reden sieht man doch schon wieder, dass Sie Laie sind. Stellen Sie sich doch nur mal eine beheizte Kirche vor. Mit samtgepolsterten Sesseln. Das wäre ja fast wie im Paradies. Ja, aber da wollen wir doch auch alle hin ins Paradies, ne? Ja, und wissen Sie eigentlich, wen es ist, ne? Wenn man auf so einer kargen, kalten Holzbank hockt und vor zwei Hämorrhoiden ist das auch nicht gerade vervorteilt. Das will ich Ihnen bloß einmal sagen, wenn Sie jetzt schon da hinhocken, ne? Da können wir mal ja offen und ehrlich drüber reden, ne? Natürlich strebt der Mensch nach dem Paradies. Aber das Paradies ist doch im Jenseits zu finden. Und wir brauchen doch auch ein Diesseits, in dem man sieht, wie schlecht das Fleisch ist, wie viel Leid in dem ganzen Leben steckt. Und um das zu verdeutlichen, sind unsere Kirchen immer stets in einem qualitativ hochwertigen, unangenehmen Zustand. Und er kauft halt von denen 31 Millionen euch einmal was Gescheites zum Anziehen. Wie läuft denn hier immer rum? So schwarz. Also furchtbar. Da wäre das Geld vielleicht auch ganz gut investiert. Da könnte man so viele Sachen damit machen. Ne? Ja, mit Geld kann man viele Dinge machen. Wir machen ja auch viele Dinge mit Geld. Ja, wir sind gleich da. Einmal nur um die Kurven rum und dann sind wir schon dort. So, jetzt passen Sie auf. Jetzt wenn Sie da beim Papst sind, ne? Sagen Sie recht herzliche Grüße aus Nürnberg, ne? Vom Walter Neistiger. Und wenn er mal da ist, ne? Dann essen wir mit drei Wickler zusammen. Machen Sie das für mich. Naja, wenn Sie das wünschen. So, jetzt lassen Sie mich doch einmal ausrechnen. Mein Bruder. Das sind Pfarrer. Flughafen. Service. Drei hin, vier im Sinn. Machen wir einfach einmal 150 Euro. Ach du liebe Zeit, du lieber Himmel, wie kommen Sie denn auf diesen immensen Preis? Na, das ist ganz einfach. Das, was Sie mir geben, das können Sie schon nicht für so Schandtaten ausgeben.